Freispielen. Lasst mich maskiert ein anderes Ich sein, tollpatschig im Traurigen, gedemütigt als dumm reitend, Phobien und Fantasien leitend, Krokodile schlagend und Diebisches entlarvend, im populistischen Edeladrett nichtssagend. Ein Freispielen zu untersagen und man im Suchtmittelrausch diesen Kummer versucht zu ertragen, indem man dann Hoffnungen von Erträumten besingt. Lalilu, nur der Mann im Mond schaut zu. Wenn die Kleinen schlafen, drum schlaf auch du. Und im Traum erscheint dir dann das Bärtierchen und winkt vom Mond herab, weil es ist ja das erste Alien von Mensch erbracht. Schon steigt im Traum ein roter Ballon nach oben, welcher lachend freudig zerplatzt und nun Masken herumfliegen, die dann ich in seiner eigenen Angst nicht frei spielen lassen. Ich bin Schauspieler, Maskenträger und Populist und verhindere ein Freispielen meiner Philosophie, da mir meine Liebe unfreiwillig Masken aufsetzt. Und die rote Nase kommt vom Suchtmittelrausch, welcher mir meinen Kummer ins Gesicht schraubt. Schon pflücke ich mir eine Maske, die nur Freundliches zeigt. Nur in gedanklichen Ruinen läuft mein Hirn jetzt amok, als Joker und lacht, bis mein inneres Feindbild am Transhumanismus-Ritual reinbricht. Als ruiniertes, was ich mir selbst zusammenspinne und teilhabende Personen darin, wie verkehrt weiter ein schönes Leben erklären, darin Ziele, Hoffnungen sich tragisch unvollkommen erweisen, die mich verwirrt, irr, tatenlos, Lebendiges verlassend, einen Weg einschreiten, um Vergangenes abzufassen. Doch dies Traumatisierende will sich nicht löschen lassen und Gespinste treiben in Träumen ihren Unsinn, die mich befähigt, orientierungslos zu handeln. Ich habe keine reale Liebe mehr in mir und erkenne auch nicht im sozialen, digitalen, was dies noch wäre. Finsternis umhüllt mein Ich und in ihr Stimmen, die sagen, einsames Wesen, verstehst die Welt nicht mehr. Liebe deine Angst, denn sie verführt dich zu chemischen Taten. Und der Vogel der Woche schrillt vor sich hin, denn das, was er sah, ist für ihn Unsicherheit aszendierend und innerlich eine Gefahr, da jedermann ein Täter wie dieser sein kann.